Dialoge Seite 17. Nicht bloß wegen ihres Vorteiles, sondern im Namen der Pflicht handeln alle Unterdrücker. Sie verletzen die Pflicht, aber sie berufen sich auf sie. Die Lehre vom Vorteil ist also für sich allein ebenso ohnmächtig wie die Mittel, derer sie sich bedient. Bemerkung Fleischhauer. Der Protokollverfasser übergeht nun die folgenden Seiten 18 bis 27, das ist das Ende des zweiten und der Anfang des dritten Dialoges. Joly lässt hier großenteils Montesquieu seine Ansichten entwickeln. Montesquieu erklärt unter anderem, dass die Lehre Machiavells ohne philosophische Unterlage sind und dass Gewalt und List nicht die richtigen Grundsätze sein können. Auch die willkürlichste Herrschaft müsse sich schließlich auf das Recht stützen, Recht und Moral seien die einzigen Grundlagen der Staatskunst. Diese Ausführungen konnte der Verfasser der Protokolle nicht verwerten, sondern hat sie durch Ausführungen über die Bedeutung der Gleichheit der Menschen ersetzt, und zwar in so geschickter Weise, dass die dadurch verursachte Unterbrechung der Dialoge nicht fühlbar wird.